Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas fanden am 13. August in Ungarn und Slowenien Vorträge und Filmvorführungen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf den Veranstaltungen würdigten die Redner den Genossen Kim Il-sung, der den japanischen Imperialismus besiegt und Korea befreit hatte. Bei den Filmvorführungen wurden die D-Völker-Filme über das neue Antlitz von Pyongyang gezeigt, das unter der Leitung der Partei der Arbeit Koreas umgestaltet wurde. Und aus gleichem Anlass veröffentlichte am 15. August der Vorsitzende der thailändischen Soziologie-Studienorganisation eine Stellungnahme.